بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter mit unserer 45. Frage in der Reihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi, indem er sagt, was ist das Gegenteil von Tawhid al-Ilahiyya? Tawhid al-Ilahiyya haben wir in der letzten Frage beantwortet, und jetzt sagt er als Antwort, was das Gegenteil ist. Er sagt, sein Gegenteil ist Ashirk. Ashirk, was mit Polytheismus übersetzt wird, Mehrgötterei oder die Anbetung von mehreren Göttern. Das bedeutet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung etwas beigesellst. Ob du Allah subhanahu wa ta'ala und mit jemand anderes zusammen anbetest, oder ob du Allah subhanahu wa ta'ala komplett weglässt und jemand anderen anbetest, das bedeutet Ashirk. Und er sagt hier, er ist in zwei Arten aufgeteilt, der große Schirk, die totale Negierung sozusagen des Tawhid, wurde es übersetzt, und der kleine Schirk, er negiert die Vollkommenheit des Tawhides, Ashirkul Asghar. Also Ashirkul Akbar bedeutet, wenn du großen Schirk begehst, schmeißt es dich komplett aus der Religion raus. Dass, wenn man großen Schirk wissentlich tut, dann fliegt man aus der Religion raus. Und das ist jetzt kurz, alles kurz gehalten, inshallah ta'ala. Und was, wenn man kleinen Schirk macht, dann negiert es die Vollkommenheit des Tawhid. Das bedeutet, er macht deinen Tawhid unvollständig. Denn Tawhid, du bist trotzdem Muslim, du bist trotzdem vielleicht sogar Mu'min. Aber dein Tawhid ist nicht ganz, da stimmt doch nicht was. Da hast du irgendwas noch falsch gemacht. Und was das ist, wird er in den nächsten Fragen detaillierter erklären, was Shirkul Akbar und Shirkul Asghar ist, wird er inshallah ta'ala in den nächsten Fragen beantworten. Deswegen machen wir auch nicht so lange hier bei dieser Frage rum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi.